Die Jünger Jesu sollen sein, das steht geschrieben, die Hefe im Teig, das Licht in der Welt, die Stadt auf dem Berge, aber nicht die Axt im Walde, das Haar in der Suppe, die Made im Speck.